wird sich jahren ist der Berg erstiegen. Wir stehen still und schauen zurück. Dort liegen und dort ich jugend lautes Glück der jugend lautes Glück noch einmal schau kräftig weiter, erhebe deinen Wanderstab. In den Teil Berges rücken aufwärts brauchst du mir zu steigen. Die Ebene zieht von selbst dich fort. Dann wird Schatten vor mir in toter Nacht und lab mich Todes Motte mit deiner Nähe Nacht, mit deiner Nähe Nacht. Gekonnt im Leben, du kannst es auch. dem Schmerz ergeben, war immer dein Gebot. So komm, still meine Tränen, gib meiner Seele Schwung und Kraft. Mich wieder jung und mach mich wieder thank you.